Die mit den Strohpuppen sind frei rumgezogen. Aber uns haben sie die Fahne weggenommen. Auf unseren Händen geprügelt. Blut klebt an unserer Fahne. Und warum haben wir uns die Fahne wegnehmen lassen? Sie nicht verteidigt. Bauern von Pommern. Ich sage euch, weil wir gehorsam sind. Unsere lieben Regierung. Weil wir uns alles wegnehmen lassen von ihr. Unseren Bruder Reimers haben sie uns fortgenommen. Und heute manchen von uns fortgeführt ins Kitchen. Und das Vieh holen sie uns aus den Ställen. Und die Pferde. Und die Ernte auf dem Halm. Die fänden sie uns. Und von unseren Höfen jagen sie uns fort. Aber warum lassen wir das zu? Handeln nicht Vertreter? Ja, Abgeordnete im Kreistag, im Landtag, im Reichstag. Ja, klar, die schreien schon, wenn sie hier sind. Ja. Aber dann gehen sie nach Berlin. Und dann ist plötzlich alles ganz anders geworden. Und wir müssen es dann einsehen, dass es so nicht geht, wie wir uns das gedacht haben. Und dass Steuern sein müssen. Und noch viel mehr. Und wir sehen es dann ja auch ein. Und dann sagen sie, seht doch auch ein, je weniger ihr habt, umso geringer wird dann auch eure Steuerlast. Und wenn ihr gar nichts mehr habt, dann sorgt die liebe Regierung für euch, wie sie für eure Eltern gesorgt hat, die sich ein paar 1.000 Mark gespart hatten und die jetzt aufs Wohlfahrtsamt gehen und sich einen feinen Titel erworben haben. Sozialrentner. Die Versammlung ist aufgelöst. Geräumt. Alles ruhig. Na, Tredup, was war denn los heute? Wie sehen Sie denn aus? Herr Direktor, ich möchte mich beschweren. Ich bin brutal geschlagen worden. Man hat mich die Eisentreppe runtergeschmissen. Das meine ich nicht. Vorher, was da los war? Da ist einer gekommen. Einer mit einem gelben Spitzbärtchen. Ein Wachtmeister. Hat die Zelle aufgeschlossen. Und? Dann musste ich rauf in den 5. In eine leere Zelle. Da hat er oben das Klappfenster aufgemacht. Weiter. Also ich soll ganz laut rausrufen, Bauern, helft mir. Sie haben geschlafen, Tredup. Und geträumt, Sie haben es geträumt. Nein, Herr Direktor, ich habe nicht geträumt. So ist es gewesen. Einer mit einem gelben Bärtchen? Ja. Wenn ich um Hilfe rufe, kommen die Bauern und befreien mich. Und das haben Sie geglaubt? Ich bin doch ganz unschuldig. Ich weiß doch überhaupt nichts. Wie viele Bauern standen denn vor Ihrem Fenster? Ich habe keine gesehen, ich habe nur gerufen.